Wahrheit steht dir im Gesicht. Deine Ideologien, du siehst ins falsche Licht. Hey! Hast keine Verbindung zu dir und zu diesem Land. Bist am Ende, stehst mit dem Rücken an der Wand. Hey! Deutschland verrenkelt, aber bist du doch selber deutsch. Du bist hier.